In so etwas habe ich noch nie hineingeguckt. Das ist kein Blick, der einen aufbaut. Welch eine Grube! Ich kann das nicht schätzen, so tief. 100 Meter? So breit? 1 Kilometer? So weit? 2, 3 Kilometer? Winzige Riesenmaschinen wühlen ungeheuer unten in der Erde. Landausbeutung wird kaum je sichtbarer. Und irgendwo in dieser gewaltigen Braunkohlegrube haben sie die Schöninger Speere gefunden. Die ältesten Geräte der Menschheit, 400.000 Jahre alt. Älter als irgendetwas anderes Menschengemachtes. Speere zur Pferdejagd, 250.000 Jahre vor dem Neandertaler, 385.000 vor den Höhlenmalern von Lascaux, ausgerechnet hier. Nicht in China, nicht in Kenia, wo wir der Menschheit wie gewissen, nein, zwischen Hötensleben und Schöningen, da unten in der braunen Kohlengrube, da lagen die ältesten Artefakte der Welt und es waren Waffen, 400.000 Jahre alte Waffen.